Okay, this morning I want to talk about this subject. Heute früh möchte ich über dieses Thema sprechen. And it goes right along with who Christ is. Und das entspricht auch genau dem, wer Christus ist. I want to talk about inner healing. Ich möchte sprechen über innere Heilung. Through faith rest. Durch eine Ruhe im Glauben. Inner healing through faith rest. Eine innere Heilung durch ein Ruhen im Glauben. We're going to end up in Hebrews 4. Wir werden schließlich dann enden in Hebräer Kapitel 4. And if you read Hebrews 1 and 2, und wenn du Hebräer Kapitel 1 und 2 liest, you see that the writer is making a strong argument as to the fact that Jesus is God. Dann kannst du sehen, dass der Autor einfach einen ganzen starken Punkt daraus macht, dass Jesus ja Gott ist. That he holds everything together. Dass er alles zusammenhält. By the word of his power. Durch die das Wort seiner Macht. That he came down and cleansed us from sin and now is exalted on the right hand of God. Dass er herabkam, um uns zu reinigen von der Sünde. Nun ist er erhoben als Gott. That no angel has ever had his privileges. Und es gibt keinen Engel, der je seine Privilegien genoss. That there's no angel that God ever said my son to. Es gibt keinen Engel, zu dem Gott gesagt hätte, du bist mein Sohn. And Hebrews 2 quotes Psalm 45. Und Hebräer 2 zitiert Psalm 45. Where God the Father speaks to God the Son. Wo Gott der Vater zu Gott dem Sohn spricht. And calls him God. Und ihn Gott nennt. And says thy throne, O God. Und sie ihm sagt, dein Thron, O Gott. Father speaking to the Son. Da spricht der Vater zum Sohn. Is forever. Besteht für immer. For you have loved righteousness, denn du hast Gerechtigkeit geliebt, and you have hated wickedness, und Ungerechtigkeit gehasst. That's by nature. Und das aus seiner Natur heraus, aus seinem Wesen. Jesus could not have sinned. Und deswegen konnte Jesus nicht sündigen. It was impossible. Unmöglich. He was God in the flesh. Er war Gott im Fleisch. But he was tempted. Aber er war versucht. At the core issues. Und da, wo das den Kern betrifft. He was tempted. He was tested beneath the surface of the kind of stuff that we wrestle with. Unter der Oberfläche, nicht da, wo wir, sondern viel tiefer die Dinge praktisch, die Wurzel sind. He was tested at the root level. Er ist praktisch an der Wurzel geprüft worden. The level of acceptance and significance. Wo es darum geht, Angenommenheit zu erlangen und auch Bedeutung. So he was despised and rejected. So ist er verachtet worden. Und abgelehnt worden. Instead of being accepted and respected by man, anstatt dass er angenommen wurde und respektiert wurde von den Menschen, he was despised and rejected. Wurde er verachtet und abgelehnt. So he knows what also it's like to be betrayed, wie es ist, verraten zu werden, to be alone, allein zu sein, to be forsaken, verlassen zu sein, to be rejected, abgelehnt zu to werden, be humiliated, gedemütigt zu to werden, be mocked, verspottet zu werden, misunderstood, missverstanden zu werden. He knows these core issues. Er kennt genau diese Dinge, die den Kern ausmachen, dieser Versuchungen. Gequält zu sein, gefoltert. He knows. Er weiß, was es bedeutet. Because of that, he can sympathize with us. Und weil er das durchgemacht hat, kann er sich mit uns sympathisieren. And because of that, he brings inner healing. Und deswegen bringt er auch innere Heilung zu. Now I want to start my argument here from Matthew chapter 11. Ich möchte jetzt meine Gedankenfolge in Matthäus Kapitel 11 beginnen. Jesus is speaking. Und da spricht Jesus. I only have it in English because it's in the Amplified. Also ich habe es hier im Englischen, weil es in der erweiterten Version ist. And you'll have to translate directly from the Amplified. All right, Jesus says, "Come to me." Jesus sagt, komm zu mir. All you who labor and are heavy laden. All, die ihr euch müht und die euch schwer beladen seid, and are overburdened, völlig überlastet, and I will cause you to rest. Ich werde die Ursache sein dafür, dass ihr ruhen könnt. I will ease and relieve and refresh your souls. Ich werde eure Seelen erleichtern, sie frei machen, ich werde sie erfrischen. Take my yoke upon you and learn of me. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. For I am gentle, meek, and humble, lowly in heart. Denn ich bin sanft und freundlich und ich bin demütig und gering im Herzen. And you will find rest. Und so werdet ihr Ruhe finden. Relief and ease and refreshment and recreation and blessed quiet for your souls. Befreiung und Erleichterung und Erquickung und eine Erneuerung und eine gesegnete Ruhe für eure Seelen. For my yoke is wholesome. Denn mein Joch, es ist vollkommen gesund, Entschuldigung. Useful, good. Nützlich, gut. Not harsh, hard, sharp or pressing. Nicht harsch, nicht hart, nicht scharf oder irgendwie erdrückend. But comfortable. Sondern ganz angenehm und bequem. Gracious and pleasant. Gnädig und es ist ein Vergnügen. And my burden is light and easy to bear. Und meine Last ist leicht und sie ist leicht zu ertragen. I want to go to Proverbs 4. Ich möchte hingehen zu Sprüche Kapitel 4. What I want to talk about, wo ich sprechen möchte, is how God wants to heal us when we're at rest. Wie Gott uns heilen möchte, wenn wir einfach zur Ruhe kommen. Now I know when Cody's sick. Ich weiß, wenn Cody krank ist. Because he doesn't get up, he just lays there all day. Er steht gar nicht erst auf, er liegt nur da den ganzen Tag. And just look at him, you say, "Hey, Cody, come on." He just lays there. Ich schaue ihn an, Cody, komm noch. Aber er liegt nur da. He doesn't like start barking or möchte gar nicht erst anfangen zu bellen. Complaining like I do, like oh, He just lays there. Das vielleicht sagen würde, mein Magen, nein, er liegt einfach nur like da. He just shuts down. Also bei ihm ist einfach jedes System ist einfach Ende. And animals that have been wounded by other animals or hunters, they also shut down. Oder Tiere, die vielleicht verwundet wurden von anderen Tieren oder vielleicht von Jägern, sie machen gar nichts mehr. They will hide and shut down. Sie verbergen sich und dann läuft gar nichts mehr. Because there's healing in rest. Weil in der Ruhe liegt die Heilung. And of course, when we sleep at night, our body is healing itself. Auch wenn wir schlafen in der Nacht, heilt sich unser Körper. Now in Proverbs chapter 4. In Sprüche Kapitel 4. My son, attend to my words. Mein Sohn, achte auf meine Worte. Consent and submit to my sayings. Stimme ihnen zu. Und ordne dich meinen Worten unter. Let them not depart from your sight. Lass sie nicht aus deiner Sicht entweichen. Keep them in the center of your heart. Bewahre sie, behüte sie im Mittelpunkt deines Herzens. Watch this. For they are life to those who find them. Denn sie sind Leben für die, die sie finden. Healing and health to all their flesh. Heilung und Gesundheit für all ihr Fleisch. When we were in Hillsong, we heard a lot of messages. They were really great. Als wir bei Hillsong waren in London, haben wir sehr viele Botschaften gehört und sie waren sehr großartig. And one speaker was speaking about healing. Und ein Sprecher sprach über Heilung. In light of wisdom. Im Lichte von Weisheit. And he loves the subject of healing. He preaches it quite often. Und er liebt dieses Thema der Heilung und er predigt auch sehr oft darüber. But he said that healing must submit to wisdom. Aber er sagte, dass die Heilung sich der Weisheit unterordnen muss. That our first prayer is always wisdom, not healing. Dass unser erstes Gebet einfach das sein muss, nach Weisheit, nicht zunächst nach Heilung. And he gave the example of someone praying, "Father, heal my marriage." Zum Beispiel gab er das Beispiel, sagte ich, Vater, heile meine Ehe. Father, heal my relationship to my son. Heile meine Beziehung zu meinem Sohn. And God is thinking, if I heal it, it will just get sick again. Und Gott denkt sich, wenn ich das heile, wird es nur wieder krank werden. Because we're not dealing with the root issue. Weil wir da den Kern, die Wurzel noch nicht behandelt haben. So his whole point was, pray for wisdom first. Und so war sein Punkt, bete um Weisheit zuerst. So that we can deal with the core issue. Auf dass wir da zu dem Kern kommen, dass wir die Wurzel anpacken. And this is what I'm getting in today. Und darüber, damit möchte ich mich jetzt beschäftigen. That God can heal us immediately. Gott kann uns sofort heilen. But there's also another way that God heals. Aber es ist auch eine andere Art und Weise, wie Gott heilt. By bringing rest into our souls. Indem er einfach eine Ruhe in unsere Seelen hineinbringt. So that we can be healed from the deepest part of our being. Dass wir geheilt werden können im tiefsten unseres Seins. That if we heed to his word. Dass wenn wir nämlich auf sein Wort achten and believe und glauben, that our soul will be at rest, dass dann einfach unsere Seele Ruhe findet, and healing will come from the soul, und diese Heilung wird dann ausdehnen aus der Seele, and the body will naturally heal itself, und dann wird der Leib auch sich ganz natürlich heilen, or the emotions, oder auch die Emotionen, or the mind, oder auch der Verstand. Now let's go a little further. Gehen wir etwas weiter. I want to go to Hebrews chapter 4 now. Gehen wir weiter zum Hebräer Kapitel 4. It says in verse 1, God's promise of entering his rest still stands. Gottes Verheißung in seine Ruhe einzukehren ist immer noch aufrecht. Now the backdrop of this is Hebrews 3. Also Hintergrund ist Hebräer Kapitel 3. Where Israel did not go into the promised land. Wo ja beschrieben ist, dass Israel in das verheißene Land nicht einkehrte. They didn't believe God. Eben durch den Unglauben. They murmured against his promise. Sie klagten gegen seine Verheißungen. They said the giants are in the land. It's impossible. Die Riesen sind im Land. Das ist unmöglich, sagten sie. And so they rebelled and disobeyed. So rebellierten sie gegen Gott und sie waren ungehorsam. But the promised land was a place of rest for them. Aber das verheißene Land war ja ein Ort der Ruhe für sie. But first they would have to engage in battle. Aber zunächst einmal müssen sie sich da auf den Kampf einlassen. And they would have to drive the enemies out. Und die Feinde austreiben. But they were afraid of the enemies. Aber sie hatten Angst vor den Feinden. So he says in chapter 4. So spricht in Kapitel 4. God's promise of entering his rest still stands. Gottes Verheißung, in seine Ruhe einzukehren, ist immer noch aufrecht. So we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. So sollten wir mit Furcht und Zittern davor stehen, ob wir auch alle das erfahren werden oder einige von euch das erfahren werden. I can imagine many of us are in different kinds of situations. Ich kann mir das vorstellen, dass jeder von euch irgendwo in unterschiedlichen Situationen da ist. We're praying for God to do miracles. Oder vielleicht bittet, dass Gott Wunder tut. I'm praying for God to heal my lungs. Ich bitte, dass Gott meine Lungen heilen möge. I'd like to go to Liberia with really strong lungs to climb these mountains. Ich würde gerne nach Liberia fahren mit gesunden, starken Lungen, auf dass ich da diese Berge beanspruchen kann. But I also know there's another way that God heals. Aber es gibt auch eine andere Art und Weise, wie Gott heilt. God goes to the root issues of the soul. Gott geht zu diesen Wurzeln, zu dem Kern der Seele. And he wants to bring healing in the deepest, darkest areas of the soul. Gott möchte da Heilung hineinbringen in die finstersten Bereiche unserer Seele. That maybe I don't even know are there. Vielleicht Dinge, von denen ich noch nicht mal weiß, dass sie da sind. Now remember, he healed 10 lepers. Aber erinnert euch daran, er heilte 10 Aussätzige. And only one of them went back. Aber nur einer kam zurück and said thank you. Und sagte danke. Because only one of them had a healthy soul. Denn nur einer von ihnen hatte eine gesunde Seele. 9 of them were sick inwardly. 9 von ihnen waren krank innerlich in der Seele. And only one of them went back. Nur einer. So it's understandable that the issues that God wants to deal with are these core issues of the heart. So es ist nur zu gut zu verstehen, dass die Dinge, die Gott da heilen möchte, einfach die Dinge des Herzens sind. So Jesus invites us to come to him. Also lädt uns Jesus ein und sagt, komm zu mir. Learn of me. Lernt von mir. You'll find rest for your soul. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. And we could add and healing as well. Und Heilung. Genauso. Proverbs chapter 4. Sprüche Kapitel 4. My son, take heed of my words. Mein Sohn, achte auf meine Worte. And they will be your health and healing. Sie werden Gesundheit und Heilung sein für dich. There's a lot that goes on deep within the soul that makes us sick. Da gibt es ganz viele Dinge, die da in der Seele ablaufen, die uns krank machen. My lungs, I believe, started when we did the ceiling upstairs. Also ich vermute, dass meine Lungenschwierigkeiten begonnen haben, als wir oben da die Decke gemacht haben. In 1998. We were working in the dust, in the dirt, for day after day. Wir haben Tag für Tag in dem Staub, in dem Dreck gearbeitet. Then my lymph node just popped out like a golf ball. Und plötzlich haben sich meine Lymphknoten erweitert. Sie hat eine Größe wie ein Golfball. Went to the hospital and they saw some stuff in my lungs. Ich ging ins Spital und sahen sie verschiedene Dinge praktisch, die ich abgesetzt hatten in meinen Lungen. But then stress. Und dann noch der Stress. Stress just brought it out. Der Stress, der hat es dann herausgebracht. Situations that totally stress you out and you have no idea how to handle them emotionally. Situationen, die total stressen, wo du keine Ahnung hast, wie das irgendwie da behandelt werden kann emotional. Bring such unrest to the core of your being. Und dann entsteht so eine Unruhe im Kern deines Wesens. And just enhances sickness. Und dann bricht diese Krankheit hervor. And suddenly after the stressful time, I went back to the hospital and they took an x-ray and wow, the sickness had spread. Und nach dieser stressigen Zeit war ich im Spital. Sie haben dann ein Röntgen gemacht und da hat diese Krankheit total ausgebreitet. Because there was so much unrest deep in my being. Weil so viel Unruhe da in mir drin war, im tiefsten meines Seins. Aber Aber Gott möchte genau dort Heilung hineinbringen. I learned so much in that time. Und in dieser Zeit habe ich so viel gelernt. For myself in my heart. Für mich selbst in meinem Herzen. And we'll talk about it. Let's go back to Hebrews 4 and go to the next verse. Gehen wir zum nächsten Vers, Hebräer 4. So just to repeat, verse 1 said that there is a rest that's available right now for God's people. Vers 1 sagt, da gibt es eine Ruhe, die bereitsteht für Gottes Volk. And we should fear that we don't experience it. Und wir sollten da uns fürchten, dass wir es vielleicht nicht erfahren können. Verse 3. For only those who believe can enter his rest. Denn nur die, die glauben, können in seine Ruhe eintreten. Verse 9. So there is a special rest still waiting for the people of God. Da gibt es eine besondere Ruhe, die immer noch auf das Volk Gottes wartet. Verse 10. For all who have entered into God's rest. Denn alle, die in Gottes Ruhe eingekehrt sind, have rested from their labors. Sind zur Ruhe gekommen von ihrem eigenen Mühen. Just as God did after creating the world. Genauso wie Gott es tat, wie er ruhte, nachdem er die Welt erschaffen hat. Verse 11. Vers 11. Let us do our best to enter that rest. Lasst uns das Allerbeste tun, um in diese Ruhe einzukehren. But if we disobey God, as the people of Israel did, aber wenn wir Gott ungehorsam sind, wie es das Volk Israel war, we will fall. Werden wir fallen. Verse 12. For the word of God is alive and powerful. Denn das Wort Gottes ist lebendig und mächtig. It exposes our innermost thoughts and desires. Es legt die innersten Gedanken und Verlangen bloß. And that's where the sickness begins. Und da beginnt dann die Krankheit. In the innermost thoughts and desires. In diesen innersten Gedanken und Verlangen. Verse 13. Vers 13. I want you to look at this verse because I'm going to contrast. Schau dir den Vers genau an. Ich möchte einen Kontrast machen. For God is not unjust. Denn Gott ist nicht ungerecht. He will not forget how hard you have worked for him. Denn er vergisst nicht, wie sehr ihr für ihn gearbeitet habt. And how you have shown love to him by caring for other believers. Und wie ihr praktisch ihm Liebe erwiesen habt, indem ihr für andere Gläubigen euch gesorgt habt. The issue is not that we should cut down on being productive. Der Punkt ist nicht, dass wir jetzt irgendwie unsere Produktivität irgendwie einschränken. It's not what it's talking about. Darüber spricht es nicht. It's not talking about not working hard anymore. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht mehr hart arbeiten würden. What it's talking about is that I am getting my sense of acceptance and my sense of significance from something other than Christ. Der Punkt ist der, dass ich mein Gefühl der Angenommenheit und der Bedeutung nicht von etwas anderem beziehe als Christus. I'm trying to meet this need of acceptance. Ich versuche da, dieses Bedürfnis nach Angenommenheit zu erfüllen. I'm not coming to Christ with it. Aber ich komme damit, versuche es selbst und ich komme nicht zu Christus damit. You know, I learned so much in the last 5 years. In den letzten 5 Jahren habe ich so viel gelernt. I learned that I was kind of a man pleaser. Ich habe gelernt, dass ich irgendwie jemand war, der Menschen gefallen wollte. Like bordering too much on always being diplomatic. Ich habe zu sehr versucht, immer irgendwie diplomatisch zu sein. Because I wanted to keep peace. Weil ich irgendwie Frieden wahren wollte. I was trying to find like, well, how can we resolve this? How can everybody be at peace? Wie können wir das irgendwie so auflösen, dass alle damit zufrieden sind? I've been through so much conflict as a child. Als Kind bin ich so viele Konflikte gegangen. I hate conflicts. Ich hasse Konflikte. I hated when my father would scream at my mother. Ich habe es gehasst, wenn mein Vater meine Mutter angeschrien hat. I hated when my mother, my brother, I hated. Ich habe es gehasst, wenn meine Mutter und mein Bruder gekämpft haben. I couldn't stand it anymore. All dieses Geschrei, ich konnte es nicht mehr ertragen. So I became like this peacemaker. Und so wurde ich jemand, der immer den Frieden stiften wollte. Can we just stop? Können wir jetzt einfach damit aufhören? Halt es mir aus jetzt. So I've kind of brought that with me, you know. Das habe ich irgendwie mitgebracht. So I don't want to hear it. Stop. Schluss jetzt. And then I kind of like, I don't like when people don't like me. Und ich mag es auch nicht, wenn Menschen mich nicht mögen. I don't think there's any reason why they shouldn't like me. Und ich glaube nicht, dass da irgendeinen Grund geben könnte. So I just don't like the feeling when someone really doesn't like me. Ich mag einfach dieses Gefühl nicht, wenn jemand mich wirklich nicht mag. I feel like I'm very sincere. Ich denke, das ist sehr ernsthaft. And I'm very true to my word. Und dass ich auch wahrhaftig gegenüber meinem Wort bin. And I don't like it when someone says something that's not true. Wenn jemand etwas sagt, was gar nicht wahr ist. And when someone believes something that's not true. Oder wenn jemand etwas glaubt, was especially nicht wahr when ist. Someone makes up something that's not true. Oder wenn jemand sich irgendwie da etwas einfallen lässt und denkt, das braucht ja nicht wahr sein. Even worse, when someone wants to hurt me by spreading a lie. Oder wenn jemand sogar versucht, mich zu verletzen, indem er eine Lüge verbreitet. But you know what I learned? Aber was ich gelernt habe ist, I don't really care anymore. You can think what you want. I have learned. I've been experiencing through my outward sickness. I've been experiencing an inner healing. Durch meine äußere Krankheit habe ich eine innere Heilung erfahren. That sounds strange, but it's true. Ein bisschen seltsam, aber God has shown me. Gott hat mir gezeigt. Why do you care? Warum kümmert es dich? Why do you let it bother you? Warum machst du dir die Sorgen? Let's go down to the core issues here. Kommen wir mal zum Kern der Sache. Number one, Punkt 1. I accept you. Ich nehme dich an. Unconditionally. Bedingungslos. In faith. Im Glauben. Not outside of faith. Nicht außerhalb des the Glaubens. The condition is you come by faith. Meine Bedingung ist, dass du einfach im Glauben but kommst. Inside of faith, aber in diesem Glauben I accept you without conditions. Nehme ich dich an. Ohne Bedingung. My mercy is inexhaustible. Meine Barmherzigkeit ist unerschöpflich. Rob, you can come 7,000 times a day and I promise you, I will forgive you. Robert, du kannst kommen 7,000 Mal an einem Tag und ich verspreche dir, ich werde dir vergeben. And I'll never make mention of it again. Und ich werde es nie erwähnen. But remember, aber erinnere dich. What you withdraw from my mercy account, was du praktisch von diesem Konto der Barmherzigkeit von mir beziehst, I'm expecting you to give. Das erwarte ich auch, dass du anderen weitergibst. So be careful how much you dare to withdraw. Dann sei also sehr sorgfältig, wie viel du davon ziehen möchtest. With what measure you measure, you will be measured. Mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du auch gemessen werden. But my mercy is inexhaustible. Aber meine Barmherzigkeit ist unerschöpflich. It's unconditional inside of faith. Im Glauben. You are accepted by me. Du bist durch mich why do you angenommen. Care what anyone thinks? Warum kümmert es dich, was irgendwer denkt? If you are walking with me, wenn du mit mir wandelst. A couple days ago I celebrated my 500th hour of consecutive days of prayer. Vor ein paar Tagen habe ich die 500. Stunde durchgehendes Gebets oder einer Stunde Gebet am Tag gefeiert. June 6th of 2008. In 2008 I made a commitment to God, habe ich da eine Verpflichtung mir auferlegt, that by His grace I would purpose to spend at least 1 hour a day, dass ich bezwecken würde, zumindest eine Stunde am Tag with Him in His word, mit ihm verbringen würde, speziell in seinem Wort, and I keep a journal, und dabei auch ein Journal. It's been a very interesting experience, 500 days. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung, jetzt diese 500 Tage. It has been a battle. Denn es ist irgendwie ein Kampf. Everything under heaven wants to push that hour out of my life. Alles unter dem Himmel will versuchen, diese Stunde aus meinem Leben herauszudrängen. My highest priority was to not let that happen. Aber meine höchste Priorität ist die, das nicht zuzulassen. I have stepped out of meetings. I've walked away from people. I have left the room. I have gone to keep that hour. Ich bin aus Treffen herausgegangen. Ich habe einfach Verabredungen abgebrochen oder bin von Leuten weggegangen, einfach um diese Stunde da zu halten. And I can say, und ich kann sagen, before God, vor Gott, that every time I sat down, dass immer dann, wenn ich mich dann niedergelassen habe and wrote those words, dear Father, und dann begonnen habe mit den Worten, lieber Vater, that I was so happy, dass ich so glücklich war, that I fought to be there, dass ich darum gekämpft habe, diese Stunde zu haben. If I'm coming to Jesus, wenn ich zu Jesus komme, if I'm drawing near to Him, und mich ihm nahe, and nothing in me can stop it, und es gibt ja nichts in mir, was das zurückhalten as könnte, far as God's concerned, outside of faith, also außerhalb, also praktisch, was Gott betrifft, darf es nicht außerhalb des Glaubens sein, because of His inexhaustible mercy, aber wegen seiner unerschöpflichen Barmherzigkeit, it's just inexhaustible. Da gibt es nichts, was dagegenstehen könnte. Es ist unerschöpflich. If I come to Him, wenn ich zu ihm komme, He gives me this deep sense that I am a son. Gibt mir dieses tiefe Gefühl, dass ich sein Sohn bin. That I am accepted in Christ. Dass ich angenommen bin in Christus. And watch this, because of what Christ did for me. wegen dem, was Christus für mich getan hat. Because of what Jesus did for me, I am accepted. Wegen dem, was Christus für mich getan hat, bin ich angenommen. He took these nails through his hands and feet. Er hat diese Nägel empfangen durch seine Hände und seine Füße. And when I come by faith, und wenn ich im Glauben komme, I am unconditionally accepted. Bin ich bedingungslos angenommen. That is incredible. Und das ist einfach unfassbar. Why do I care what anybody thinks of me? Also warum sorge ich mich darum, was irgendjemand über mich denken könnte? Why do I focus on a few people? Warum richtet man Blick auf irgendwelche Leute? Who I've happened to offend or for some reason have misunderstandings. Da, bei denen ich irgendwie Anschluss erregt habe, die vielleicht bei der, wo ich einfach Missverständnis habe. I am not God, neither are you. Ich bin nicht Gott. We cannot please everybody. Ich kann nicht jedem gefallen. But we can please God. Aber wir können Gott gefallen. Hebrews 11:6. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. It is impossible without faith to please God. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. But I can please Him. Aber ich kann ihm gefallen. And I can try my best to love people. Und ich kann mein Bestes da versuchen, Menschen zu lieben. But I'm not God. Aber ich bin nicht I can't be everywhere. Ich kann nicht überall I don't sein. Know everything. Ich weiß nicht alles. I don't have all power. Ich bin nicht allmächtig. I don't have all wisdom. Ich bin nicht I'm allwissend. Just another human being. Ich bin einfach ein Mensch. So why don't we just live unto him? Warum leben wir nicht auf ihn hin? And we've got to make that decision. Und wir müssen die Entscheidung treffen. When I was 18 years old, als ich 18 Jahre alt war, I found the Lord found me. Hat der Herr mich gefunden. Within a few months, I had lost all of my friends. Und nach ein paar Monaten habe ich all meine Freunde verloren. I thought I was crazy. Ich habe gedacht, ich bin verrückt. I was. War ich auch. For Jesus, I was Für Jesus, crazy. Ja. It changed my life. I was another person. Das hat mein Leben total verändert. Ich war eine ganz andere Person. Number two. Punkt zwei. Our significance. Unsere Bedeutung. Now watch this. This is so important. Schaut zu, es ist so wichtig. My sense of acceptance. Dieses Gefühl der Angenommenheit. Comes from what Christ did for me. Das kommt aus dem, was Christus für mich getan hat. On the cross. Am Kreuz. But my sense of significance. Dieses Gefühl der Bedeutung im Leben. Comes from what Christ is doing in me. Kommt von dem, was Christus in mir tut. As I carry my cross. Während ich mein Kreuz trage. You cannot be my disciple unless you take up your cross. Ihr könnt nicht meine Jünger sein, es sei denn, dass ihr euer Kreuz auf euch nehmt. My sense of acceptance comes from his cross. Das Gefühl meiner Angenommenheit kommt von seinem Kreuz. My sense of significance comes as I walk in his footsteps. Das Gefühl meiner Bedeutung kommt dann darin, dass ich in seinen Fußstapfen Through the folge. Situations of life. Durch diese Situationen des Lebens. If my significance comes from how many people come to church. Wenn meine Bedeutung daher käme, wie viele Leute in die Gemeinde kommen. Then my root is wrong. Dann ist die Wurzel bei mir Something's falsch. Wrong. I need to be healed. Da ist etwas verkehrt. Ich muss geheilt werden. If my sense of significance comes from how many friends I have, wenn mein Gefühl der Bedeutung daher kommt, wie viele Freunde ich or how habe, much money I make, wie viel Geld ich verdiene, or how big my house is, wie groß mein Haus or how ist, nice my car is, oder mein Auto vielleicht schön ausschaut, then there's something wrong with the root. Dann ist etwas an der Wurzel verkehrt. But my significance needs to come from what Christ is doing in me. Aber meine Bedeutung muss ja kommen von dem, was Christus in mir wirkt. Now we know about these preachers who have 50,000, 100,000 people in their church. Und wir kennen ja diese Prediger, die vielleicht 50,000, vielleicht sogar 100,000 in ihrer Gemeinde haben. We'd imagine that they have a great sense of significance. Wir können sich so vorstellen, dass sie ein großes Gefühl der Bedeutung haben und erleben. Well, what about the person who is in North Korea, who's been in prison for 18 years? Was mit der Person, die in Nordkorea ist, die seit 18 Jahren vielleicht im Gefängnis ist? Who lives with the rats? Die da unter den Ratten lebt. And eats garbage. Und den Mist da essen muss. And barely survives. Und kaum überleben kann. But believes in Christ. Aber an Christus glaubt. Can we say they have no significance? Können wir da sagen, sie haben keine Bedeutung? I would even say that my significance doesn't even come through what I think God is doing through me. Ich kann sogar sagen, dass meine Bedeutung nicht durch das kommt, was ich denke, was Gott vielleicht durch mich wirkt. I would say that it's a sense of what God is doing in me. Das kommt nicht so sehr von dem, was er durch mich wirkt, sondern vielmehr von dem, was er in mir wirkt. So now every situation of life becomes very precious to God and to me. Wird jetzt jede Situation in meinem Leben einfach ganz kostbar für Gott und eben dann auch für mich. Because my significance comes from what God is doing in my heart. Denn meine Bedeutung kommt von dem, was Gott in meinem Herzen wirkt. And sometimes that's very painful. Manchmal ist das sehr schmerzhaft. In Hebrews chapter 12, it continues on. In Hebräer Kapitel 12 geht es nämlich so weiter. And it says, don't despise circumstances. Verachtet diese Umstände nicht. Because God is chastening you as a father chastens his son. Denn Gott züchtigt euch ja, wie der Vater einen Sohn züchtigt. Verse 6, God is dealing with you. Gott handelt da mit dir. And we need to find significance in that. Wow, he's dealing with me. Bedeutung finden. Wow, er behandelt jetzt mich. I'm a son. I'm growing up. I'm becoming something. Ich bin ein Sohn. Ich wachse auf und ich werde zu jemandem. But in verse 15, it says, "Do not fail the grace of God." Aber bitte versagt die Gnade Gottes nicht. That many do. Viele tun das. Through a root of bitterness. Versäumen diese Gnade durch eine Wurzel der Bitterkeit. The root goes back down to the core issue. Die Wurzel geht nämlich runter da zu dem, was es im Kern eigentlich ist. God brought them into a situation. Gott hat sie in eine Situation geführt. To add significance to their life by working in them. Um Bedeutung in ihr Leben hineinzuwirken, indem er in ihnen wirkt. But they became bitter. Vielleicht sind darin bitter geworden. Why? Because of a lack of faith. Warum? Wegen einem Mangel an Glauben. Number one, that God has accepted me unconditionally. An Glauben, an Nummer eins, dass Gott mich ja angenommen hat. Through faith. Durch Glauben. Because of his mercy. Wegen seiner Barmherzigkeit. And number two, Punkt zwei, that God is adding significance to me in Christ. Und dass Gott Bedeutung mir hinzufügt in Christus. By his grace. Durch seine Gnade. So his mercy and his grace are always coming toward me. Und seine Barmherzigkeit und seine Gnade sind immer auf mich gerichtet. And that's why Hebrews 4 ends up with verse 16. Und deshalb endet dann auch Hebräer 4 mit Vers 16. You want rest? Find rest, dann findet auch come boldly to the throne of grace. Indem ihr mit Freimut zum Thron der Gnade kommt. To receive mercy. Um Barmherzigkeit zu empfangen. And find grace. Und Gnade zu finden. In time of need. In Zeiten der Not. And this becomes our life. Und das wird zu unserem Leben. So, how do I know? Wie weiß ich? That my sense of acceptance. Dass mein Gefühl der Angenommenheit. Is really rooted in God. Wirklich in Gott gewurzelt ist. This side is really healthy. Diese Seite ist wirklich gesund. Watch yourself. Beobachte dich dabei. Do you cast stones? Wirfst du auf andere Steine? If you're casting stones, wenn du da Steine wirfst, you got core issues that need to be healed. Dann gibt es in deinem Leben einfach Kernthemen, die noch nicht geheilt sind. You need to spend some time in the Word. Du musst einfach Zeit im Wort verbringen. And you need to add faith. Und Glauben hinzufügen. And come to God. Und zu Gott kommen. And say, Lord. Und sagen, Herr. I have issues. Da gibt es Dinge in meinem Leben. Please heal me. Bitte heile mich. Please help me understand what it means to be accepted by you. Hilf mir zu verstehen, was es heißt, von dir doch angenommen zu sein. I'm a peacemaker. I'm a people pleaser. Ich versuche ja für so Frieden zu stimmen, zu stiften. I want to live unto you. Ich möchte doch einfach vor dir leben. Acceptance by you is more than I ever need. Denn diese Angenommenheit von dir ist doch mehr, als ich nur irgendwie brauche. And how about the significance? Wie ist mit der Bedeutung? How do I know that my significance is really what God is doing in my life? Woher weiß ich, dass diese Bedeutung wirklich das ist, was Gott in meinem Leben tut? How quick are we to say, wie schnell sind wir dabei zu sagen, thank you for all things. Danke für alle Dinge. I came back from the States in July. I'll close with this. Im Juli kam ich aus den Vereinigten Staaten zurück. I go to my motorcycle that I just got. Gehe zum Motorrad, das habe ich hier gerade erst bekommen. And it's got a note on it. Und da ist eine kleine Notiz drauf. And the handbrake is broken. Und dass die Handbremse zerbrochen. And the tank is scratched. Und der Tank ist zerkratzt. I just think, I can't believe it. I can't. Denk mir, ich kann es nicht glauben. I just got it. Es kann es neu. The tank is scratched, broken. Zerkratzt. Der Handgriff ist kaputt. It was very difficult to say, Lord, I know you're going to do something. Einfach zu sagen, ja, ich weiß, du wirst etwas draus machen. Because you work all things to the good. Und du wirkst dir alle Dinge zum Guten. So I thank you for this by faith. Also danke ich dir dafür. I actually said it, but I didn't feel it. I said it. Ich habe es gesagt, obwohl ich es nicht gefühlt habe. I didn't feel it, But I did say it. Habe nicht so gefühlt, aber ich habe es dann auch ausgesprochen. 2 days ago, I was starting the motorcycle to take a ride. Vor 2 Tagen habe ich dann mein Motorrad genommen und bin losgefahren. I was just running and I was putting a helmet on and my gloves and everything. Ich habe schon laufen lassen, habe die Handschuhe angelegt und mein Helm. This old man comes by and he starts talking to me. Und dann kommt dieser ältere Herr vorbei. And he's just yapping away in dialect and I'm like, yeah. Und er erzählt irgendwas im Dialekt und ich denke so. And finally, I'm getting it. Und jetzt ganz langsam kapiere ich, was er sagen möchte. He says, I'm the guy who knocked your bike over. Ich bin der Mann, der da dein Motorrad umgefahren hat. And he's smiling. Und er lächelt. And we're talking. Und wir reden da so. I said, thank you so much for leaving the note. Ich sagte nur, vielen Dank, dass Sie da diesen Zettel hinterlassen haben. And we started talking, and then I said to him, you know, maybe it happened. Dann habe ich mir gesagt, na, vielleicht ist das passiert. So I could tell you how much God loves you. Um dir zu sagen, wie sehr Gott dich liebt. So I started telling him all about the love of God. Also habe ich dann alles erzählt über die Liebe Gottes. And suddenly everything started making sense. Plötzlich hat dann alles begonnen Sinn zu machen. Now I want to go visit him and bring him a basket of fruit or something. Oh, ich möchte ihn dann einmal besuchen gehen und ihm vielleicht einen Fruchtkorb bringen oder etwas. My significance comes. Meine Bedeutung kommt. By believing. Indem ich glaube. That God is using circumstances. Dass Gott einfach diese Umstände verwendet. To work in my life. Um in meinem Leben zu arbeiten. To work His character in my life. Um seinen Charakter in mein Leben hineinzuwirken, so that I can become more like Christ. Dass ich mehr dann sein kann But wie Christus. I have to believe that. Aber ich muss das glauben. And I have to believe what Christ did for me. Ich muss das glauben, was Christus für mich getan hat. I have to believe His mercy is inexhaustible. Ich muss das glauben, dass seine Barmherzigkeit unerschöpflich ist. It is inexhaustible. Ja, es ist unerschöpflich. And when the projections come and say, "You are so wretched." Und wenn diese Projektionen kommen, du bist so ein Mist. I don't care. His mercy is inexhaustible. Das kümmert dich gar nicht. And deine Barmherzigkeit ist unerschöpflich. Coming to God by faith. Ich komme zu Gott im Glauben. We have to be bold. It says, come with boldness. Wir müssen mutig sein. Do you know why? Because there's all these things that want to get in the way. Weil da sind all die Dinge, die dagegen kommen wollen. So you're coming to the throne of grace. Du kommst zum Thron der Gnade. And all these words and accusations. Da kommen diese Anklagen. Get out of my way. Weg aus dem Weg. Get out of here. Get out of here. I'm coming to my Father for mercy. Ich komme zu meinem Vater. Get out of here. Weg da. Get out of here. Schluss jetzt. I'm coming with boldness. Ich komme mit Freimut. And I'm shutting every mouth that's coming from inside or outside. Und ich stopfe jedes Maul, praktisch, was von innen und außen kommt. And I will have fellowship with my Father. Ich werde Gemeinschaft haben mit meinem Vater. Because He has accepted me. Denn der hat mich angenommen. And He is working in my life. Und er wirkt in meinem Leben. Through situations. Durch Situationen. And these are two things we have to believe by faith. Und das sind zwei Dinge, die wir im Glauben einfach annehmen müssen. And when we do. Und wenn wir das machen, healing will begin from the deepest part of our being. Wird diese Heilung einfach erstrecken von uns in unserem our Leben. Our souls are now at rest. Aus dem tiefsten Inneren, weil unsere Seelen plötzlich Ruhe My haben. My soul is at rest. Meine Seele people hat Ruhe. People have said to me, "You have no faith." Ja, aber you have no faith. Du hast keinen Glauben. Someone said to me, "If you had faith to be healed." Da gibt es Leute, die haben mir gesagt, na, du hast keinen Glauben, deshalb wirst du nicht geheilt. The church would explode. Die haben gesagt, ja, wenn du Glauben hättest, dass du geheilt wirst, die Gemeinde würde explodieren. Maybe in numbers. Vielleicht in Zahlen, ja. But do you have the faith Aber hast du den Glauben, to be in a situation, dass du in der Situation verharrst, and let God work in you, auf dass Gott in dir wirkt, and be so at peace in a situation, und dass du so einen Frieden hast in der Situation, that you actually get significance from it. Dass du dann daher Bedeutung beziehst. This is what I want. Das ist das, was ich möchte. I want to pray with you today. Ich möchte jetzt mit euch beten. Maybe, and I'm sure that most of us are in the same place that I've been at. Also ich bin mir sicher, dass die meisten von uns in der gleichen Situation sind, wo ich auch war. We just need rest deep in the soul. Wir brauchen einfach diese Ruhe tief in der Seele. Care what people think. Wir müssen nicht uns kümmern um das, was Leute denken. And I want to thank God for all things. Ich möchte Gott für alles danken. And I want to experience healing, inner healing in my heart. Und ich möchte diese innere Heilung in meinem Herzen erleben. That goes to my soul. Die es dann ausbreitet hinein in meine Seele. That goes into my body. Und dann noch in meinen Leib. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you this morning. Danke heute früh. Thank you for who you are. Danke für der, wer du bist. And we believe. Und wir glauben. And yet sometimes we don't know what to believe. Und manchmal wissen wir nicht, was wir glauben. Sometimes we're confused. Manchmal sind wir verwirrt. There's different voices coming in. Da gibt es so verschiedene Stimmen, die da auf uns eindringen. But we do believe. Aber wir glauben. All that Jesus did for us. Alles, was Jesus für uns getan hat. And based on that, we have acceptance before you. Auf dieser Grundlage sind wir vor dir angenommen. So pray with me this morning. Also bete mit mir. If you've sinned or you have guilt in your heart. Wenn du gesündigt hast und du Schuld in deinem Herzen hast. You feel like you can't come to God. Wenn du das Gefühl hast, du kannst zu Gott nicht kommen. Is something between you and God. Das ist vielleicht etwas zwischen dir und Gott stünde. The Bible says, confess it. Die Bibel sagt, bekenne es. Just say it to God. Sprich es einfach aus vor Gott. Say, God, you know this thing deep inside of me. It bothers me. Gott, du weißt diese Sache, die da tief in meinem Inneren einfach dich Ärgernis ist. I'm almost afraid to confess it. Ich habe fast Angst davor, das zu bekennen. I feel like you'll reject me if I do. Ich denke, dass du mich ablehnen könntest, wenn ich das tue. Let's take a moment. Nimm uns einen Moment Zeit. Search your heart. Erforscht eure Herzen. And bring to the Lord anything. Und bring zum Herrn einfach alles. That needs to be cleansed. Was gereinigt werden muss. A situation. Und welche Situationen. An attitude. Eine Einstellung. A relationship. Eine Beziehung. Lord Jesus. Herr Jesus. So many times we've become bitter. Through circumstances. So oft sind wir verbittert durch Umstände. And yet you are working in our hearts. Und doch wirkst du in unseren Herzen. To trust you. Um dir zu vertrauen. To trust you beyond anything we can understand. Damit wir dir vertrauen über alles hinaus, was wir verstehen können. And maybe there's somebody here and you're really angry at God. Und vielleicht ist jemand hier und du bist wirklich zornig auf Gott. But not just angry, you're bitter. Aber nicht nur zornig, du bist verbittert. A spouse that has left or some sickness or something. Vielleicht hat dein Partner dich verlassen oder du hast irgendeine Krankheit oder es gibt irgendetwas anderes. Deine finanzielle Situation. Let's come to God today. Kommen wir zu Gott damit. And just say, Lord, thank you for working in my life. Und sag, danke Gott, dass du in meinem Leben wirkst. Thank you for being a father who chastens me. Dank, dass du ein Vater bist, der mich züchtigt. That loves me so much. Der mich so sehr liebt, dass er das tut. Thank you. Danke. Thank him by faith. Danke ihm im Glauben. Even when you can't feel it, thank auch wenn du es nicht fühlen kannst, danke ihm. And you will see what God does. Und wir sehen, was Gott tut. Why don't you look at this verse? Schaut mal diesen Vers an. This speaks about Jesus. Es spricht über Jesus. It's from Malachi 4:2. Malachi 4, Vers 2. Written hundreds of years before the Lord came. Hunderte Jahre zuvor geschrieben, bevor der Herr kam. It applies to us this morning. Und heute früh hat es seine Anwendung auf uns. But you who fear my name, aber ihr, die meinen Namen fürchtet, the Son of Righteousness, die Sonne der Gerechtigkeit, that's Jesus, das ist Jesus, will rise, wird aufgehen, with healing in his wings, mit Heilung in seinen Schwingen. I just love that. Liebt das nicht? It's healing in his wings. Heilung in den Schwingen, in seinen Schwingen. Jesus said, "Oh Jerusalem, Jerusalem." Jesus sagte, Jerusalem, Jerusalem. I would have taken you under my wings. Ich hätte euch unter meine Fittiche genommen. As a mother hen takes her chicks. Wie eine Mutterhenne ihre Küken nimmt. But you would not. Aber ihr wolltet nicht. And you will go free, leaping with joy like calves. Und ihr werdet frei herausgehen, werdet hüpfen in Freude wie Kälber, herumspringen. Let's celebrate this morning. Auf der Weide. Amen. Lass uns heute früh einfach feiern. Lord Jesus, we celebrate your forgiveness. Herr Jesus, wir feiern deine Vergebung. And your goodness. Und deine Güte. Your grace and your mercy. Deine Gnade und Barmherzigkeit. We love you. Wir lieben dich. Thank you for giving your body broken. Danke, dass du deinen Leib hingegeben hast, zerbrochen for us, für uns. That we could be free. Dass wir frei sein können. That we could be accepted. Dass wir angenommen sein können. By God. Von dir, Gott. Forever and ever. Für immer und immer. Inexhaustible mercy. Es ist eine unerschöpfliche Barmherzigkeit. We celebrate you this morning. Wir feiern dich heute früh. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And we celebrate your blood. Und wir feiern auch dein Blut. That was shed for us. Das für uns vergossen wurde. For the cleansing of our sins. Zur Reinigung unserer Sünden. Thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. We love you. und wir lieben dich. Just say, Lord, I love you. Thank you. Sprich es einfach aus. Ich liebe dich, Herr. Worship him this morning. Bete ihn an. Heal us in Jesus' name. Heile uns in Jesu Namen. Amen. Amen.